die große Wasserweihe am nahegelegenen See vollzogen. Für Artemi läuft auf den Gasfeldern von Gazprom alles auf Kurs. Gazprom ist ein verhältnismäßig konservatives Unternehmen. Und revolutionäre Veränderungen sind, so meine ich, nicht angebracht. Es reicht, wenn wir die neuen Standards in der Energie- und Gasgewinnung berücksichtigen und die Standards zeitgemäßer Arbeitsbedingungen erfüllen. Es reicht, wenn wir die neuen Anforderungen der Ökologie und Technik umsetzen. Grundsätzliche Veränderungen sind nicht erforderlich. Der Mikrochef, wie sich Artemi nennt, will noch höher hinaus. Ich würde hier gern noch lange arbeiten und eine kleine Spur in diesem Riesenunternehmen hinterlassen, hier im Norden. Vor 30 Jahren war hier doch noch nichts und heute steht da so eine Riesenmaschinerie. Damals, als die Männer das hier aufgebaut haben, gab es ja nichts. Keine Siedlung, keine Läden, keine Sportzelle. Die waren schon bewundernswert mutig, willensstark und geduldig. Ein klein wenig möchte ich ihnen ähnlich werden. Doch das kostet Kraft, Arbeit. Und der Wunsch bei mir ist da, eine Spur zu hinterlassen. Und was macht Artemi mit dem langen Rubel, dem Geld, was er hier verdient, wollen wir wissen. Ich möchte ein Haus bauen im klassischen russischen Stil. Also aus Holz mit einer Banja und einem gemauerten Ofen. So wie unsere Großväter und Urgroßväter gebaut haben. Dann wirft der zurückhaltende Artemi seinen Laptop an und zeigt auf ein Foto. Ein Prachtbursche und so hübsch. Ich habe ihn per Skype im Internet gesehen. Wir haben uns zugewunken. Auf den Arm nehmen kann der stolze Vater seinen gerade geborenen Sohn erst in 2 Wochen. Vorbei sind die Zeiten des Briefeschreibens, kilometerlanger Fahrten bis zur nächsten Telefonzelle. Über das Internet können die Mitarbeiter zumindest virtuell Kontakt zu Familie und Freunden halten. Ein Smartphone, meistens gleich 2, und immer die neuesten Modelle gehören zur Standardausrüstung aller, wirklich aller, die hier arbeiten. Der 44-jährige Eduard Kondratjew hat gut lachen. Er hat eine Bilderbuchkarriere bei Gazprom hingelegt. Ich habe immer Glück. Eduard war erst 8 Jahre alt, als seine Eltern Mitte der 70er Jahre mit ihren 3 Kindern aus dem Süden Russlands an den Polarkreis zogen, um hier, wie tausende anderer Russen, beim Aufbau der Gasindustrie anzupacken und Geld zu verdienen. Heute leitet Eduard Kondratjew als Chef die Energieversorgung bei Gazprom Dobitscha Jamburg. In einem großen Büro empfängt er Arbeitskollegen und Gäste. Ich erinnere mich genau, wie alles damals war. Das sind ganz besondere Eindrücke, die dich wohl dein ganzes Leben begleiten. Sie sind so stark, dass ich wahrscheinlich ihretwegen nicht aus dem Norden wegfahre. Diese Erziehung, dieser besondere Geist des Nordens. In den ersten Jahren lebten wir in sogenannten Fässern, aufgebockten Waggons, keine großen Gebäude. Ja, und in den Wohnfässern und Waggons lebten 3-4 Familien mit ihren Kindern zusammen, jeder auf 8, vielleicht 10 Quadratmetern. Und die Eltern fuhren morgens zur Arbeit und die Kinder blieben zurück mit selbstgebasteltem Spielzeug aus Konservendosen. Das sind wirklich nachhaltige Kindheitseindrücke. Bis auf die Studienzeit hat Eduard Kondratjew diesen Bezirk nie verlassen. Hier hat er seine Frau Lena kennengelernt, wurden seine Kinder Juri, Alexandra und Katharina geboren. Er hat miterlebt, wie im Laufe der Jahre aus den Behelfsunterkünften stattliche Wohnmodule wurden. Er war dabei, als aus einer kleinen Ansiedlung die nördliche Metropole Novi Urengoi wuchs. Wie Mikrorajons und Straßenzüge in den Permafrost gehauen, Gas- und Elektroleitungen verlegt wurden, die die Bewohner mit Licht und Wärme versorgen. Die Freiheit des Nordens. Man muss nur aus dem Fenster schauen und sehen, was hier passiert. Alles ist groß. Die Natur ist riesig. Die Räume. Die Weite, unfassbar groß. Hier ist die Arbeit grenzenlos. Die Produktion ist groß. Groß. Eine Riesentechnologie. Viele Schätze, die im Boden verborgen sind. Das ist alles interessant.